140 Zeichen. Mehr Platz hat man nicht bei Twitter. 140 Zeichen, um das auszudrücken, was man der Welt gerade mitteilen möchte. 140 Zeichen, das sind gerade mal 10 Wörter, ein Satz, kürzer als eine normale SMS. Und doch kann man in dieser Kürze eigentlich alles sagen, was man sagen möchte. Aber von vorne, was ist Twitter? Twitter ist ein Mikroblogging-Dienst. Ich melde mich also kostenlos auf twitter.com an und lege einen Benutzernamen fest sowie ein geheimes Kennwort. Schon taucht auf dem Bildschirm eine Sprechblase auf, in die ich meine 140 Zeichen tippen kann. Der neueste Eintrag erscheint dann ganz oben auf der eigenen Seite, die älteren darunter. Wie bei einem Weblog. Nur, jetzt liest das noch niemand. Also suche ich bei Twitter nach Menschen, die ich kenne oder interessant finde. Sobald ich Freunde gefunden habe, kann ich bei ihnen auf die Schaltfläche Follow, also Folgen, klicken. Ab sofort werde ich also informiert, wenn diese Freunde neue Nachrichten verfasst haben. Und umgekehrt. Klicken andere Menschen in meinem Profil auf Follow, können sie mitlesen, was ich so schreibe. Warum das Ganze? Eigentlich war Twitter zunächst ein Werkzeug, um Menschen in einem Großraumbüro einer Firma in San Francisco zu vernetzen. Da konnte man mal eben tippen, gehe jetzt in die Mittagspause, und schon wussten die Kollegen Bescheid. Im Oktober 2006 wurde das Projekt dann der Öffentlichkeit vorgestellt und heute nutzen es über 2,2 Millionen Menschen weltweit. Twitter hat außerdem auch viele Nachahmer gefunden. Aber nicht nur Privatleute haben Twitter für sich entdeckt. Die Grünen informieren mittlerweile über Twitter, ebenso Barack Obama. Auch Medien wie CNN, die New York Times oder die Deutsche Tagesschau nutzen diesen Dienst, um Nachrichten zu vermelden. Denn einen Vorteil hat Twitter schnell herausgearbeitet: Es ist unschlagbar schnell. Erdbeben und ähnliche Naturkatastrophen werden heute zuerst bei Twitter von Privatpersonen vermeldet, erst später dann von Nachrichtenagenturen und den Medien. Wer häufig twittert, für den wird es schnell zu lästig, immer wieder die Internetseite twitter.com aufzurufen. Daher wurden verschiedene kleine Programme entwickelt, die ständig auf dem Computerbildschirm zu sehen sind oder im Hintergrund laufen, während man arbeitet. Sobald ein Freund eine neue Nachricht getwittert hat, wird man durch ein Klingeln informiert. Auch vom Handy aus nutzen viele Menschen Twitter, um mobil ihre Freunde auf dem Laufenden zu halten. Wer übrigens nicht möchte, dass die ganze Welt mitliest, der kann sein Profil so einstellen, dass nur die Freunde es sehen können.